Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit dem ersten Spielfilm gleich eine Einladung zum Filmfest in Locarno zu erhalten, das kommt nicht alle Tage vor. Aber Eva Trobisch, die an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert hat, ist das gelungen. Aber damit nicht genug. Für Alles ist gut wurde sie in Locarno auch noch mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet. Morgen kommt das Debüt der 35-Jährigen in die Kinos. Anke Lewicke hat ihn sich für ihre Filme der Woche ausgesucht. Ist das der deutsche MeToo? Film? Ja, ich meine, der Film ist natürlich entstanden lange vor der Debatte, aber natürlich passt er jetzt gut rein. Und das Bemerkenswerte vielleicht bei diesem Film ist, dass er sich für unheimlich viele Diskussionen öffnet, dass er gerade gegen die Festlegung ist, die ja auch in dieser Debatte so mitschwingen. Also um kurz die Geschichte zu erzählen, es geht um Jane, Anfang 30, die lernen wir kennen, die ist eigentlich sehr selbstbewusst und sie hat einen kleinen Verlag mit ihrem Freund, der macht Pleite, das scheint sie aber gar nicht weiter zu stören. Sie kriegt schon das nächste Angebot, für einen anderen Verlag in München zu arbeiten. Dann geht sie zu einer Fete. Dort lernt sie Martin kennen und die beiden haben so einen ausgelassenen Abend, flirten miteinander und sie sagt ihm, du kannst ruhig mit zu mir nach Hause kommen, du kannst auf dem Sofa schlafen. Und dann kommt es zu folgendem Ereignis. Komm, ab ins Bett. Du redest mit mir, wie wenn ich 5 wäre oder sowas. Ich bin aber nicht 5. Dann benimm dich doch nicht so. Okay. So besser, ja? Das ist doch albern. Was ist denn los? Das ist albern, ja? Ja, das ist albern. Also wir sehen hier, wie ein Flirt langsam in eine Vergewaltigung übergeht. Und dann tut Jan aber trotzdem hinterher so, als sei eigentlich gar nichts passiert, weil sie eben nicht Opfer sein möchte. Also sie will diese ganzen Festlegungen nicht. Und wir sehen in diesem Film dann einer Frau dabei zu, die versucht, so ihren eigenen Eindruck zu bekommen, was das alles mit ihr gemacht hat, die eigentlich ihre Gefühle herausfinden will, die aber erstmal so ganz aktionistisch weiter ihren Alltag bestreitet. Heißt das, der Film wird ausschließlich aus ihrer Perspektive erzählt oder kommen da von außen noch andere Perspektiven dazu? Ja, das ist ja vielleicht gerade das Interessante, dass der Film wirklich ganz konsequent in ihre Wahrnehmungsperspektive geht und man kriegt dann unheimlich viel mit. Also sie guckt auf einmal anders auf ihren Freund, auf ihren Chef, der so ein Macho ist, der aber dann wiederum auch eine gewalttätige Frau hat. Also es werden auch so viele Männerbilder da gezeigt und wir spüren eben, sie hat einen veränderten Blick auf die Welt, aber sie weiß noch nicht, wie sie sich wieder zu dieser Welt verhalten soll. Und genau darin folgt ihr der Film die ganze Zeit. Und dadurch hat er eben auch so viele Sichtweisen. Aber er macht auch eben immer wieder klar, und das ist vielleicht auch diese hervorragende Schauspielerin, die eben immer alles so zeigt von innen, was sich alles in ihr tut, dass es eben nicht nur eine Sichtweise gibt, sondern ganz viele. Und dass wir alle einfach auch so damit lernen müssen, dass jede Frau, der sowas widerfahren ist, eben ihren eigenen Umgang dazu finden muss. Und dafür ist dieser Film wirklich ein sehr bemerkenswertes Beispiel. Und wie berührend ist die Schauspielerleistung? Anne Schwarz ist unheimlich gut, die kommt von der Burg und wie sie das wirklich einfach schafft, dass sie uns mit in ihr inneres Drama nimmt und außen eigentlich so ganz ruhig und gelassen bleibt, das ist eben auch sehr präzise von der Regisseurin inszeniert, weil sie viel mit Blicken macht, wie sie eben auf die Männer blickt, wie die Männer zurückgucken und sich einfach auch die Zeit lässt, in diese sehr subjektiven Szenen zu gehen. Wer sind denn die Männercharaktere in dieser Geschichte? Ja, da gibt es Hans Löw, den Vergewaltiger, dem wird sie auch immer wieder begegnen, weil er der Schwager ihres neuen Chefs ist. Die arbeiten jetzt zusammen und der sucht eigentlich immer den Kontakt mit ihr, will sich eigentlich mit ihr aussprechen. Also der weiß eigentlich schon, was er getan hat, aber sie lässt ihn einfach auch moralisch alleine damit. Also er muss damit klarkommen und wie er das spielt, das ist auch sehr interessant gemacht. Und ihr Freund wird einfach immer mehr zum Unbeteiligten, der gar nicht eigentlich versteht, was seiner Freundin widerfahren ist. Also der kriegt überhaupt nicht mit, dass da was vorgefallen ist. Der Nachwuchspreis in Locarno für Eva Trobisch. Asghar Farhadi hat schon 2 Oscars und einen Goldenen Bären gewonnen. Ab morgen ist Alle wissen es, der Film, der in diesem Jahr Cannes eröffnete, in den deutschen Kinos zu sehen. Gedreht hat Farhadi in Spanien mit Penélope Cruz und Javier Bardem. Was wissen denn alle? Was wissen denn alle? Ja, ich meine, Asghar Farhadi ist ja so ein Familiendramatiker. All seine Filme, auch die iranischen, spielen eben immer in Familien. Und darüber erzählt er auch einfach über den Riss eben immer in einer Gesellschaft, weil er so tief in diese Familiengeschichten reingeht. Ja, und hier ist es so, wir erleben Penelope Cruz, die kommt in ihr spanisches Heimatdorf zurück. Die wohnt mittlerweile in Buenos Aires. Sie kommt mit ihrer Tochter zurück. Und da gibt es eben diese Szene, die Tochter kommt mit einem Mofa vorgefahren und sie trifft auf Paco und man ahnt schon einiges. Was soll das? Verrätst du mir mal, was das soll? Ziemlich mutig, Felipe, mit dieser Wahnsinnigen zu fahren. Von wegen mutig. Jungs sind doch alle Angsthasen. Komm her, du wilde Hummel. Wie gehört, dass man einen Helm aufsetzt? Angsthasen, sagt sie. Los, Mama, erzähl, was ich damals alles getrieben habe. Jede Menge Unsinn. Ja, und das hört sich jetzt so banal an, aber wie Ravi Bardem Penelope Cruz anschaut, kann man schon ahnen, dass die mehr verbunden hat. Und wie er dann wiederum die Tochter von ihr anschaut, lässt auch einiges erahnen. Und dann ist es so, dass während der Hochzeitsfeier die Tochter entführt wird. Und durch diese Entführung wird der Film immer mehr zum Krimi, aber auch immer mehr zu einer Familiengeschichte. Also man geht da ganz tief in Familiengeheimnisse rein. Und was die zum Vorschein bringen, das erzählt uns aber auch wieder viel über die spanische Provinz. Und hat das Ganze einen Spannungsfaktor? Das hat auf alle Fälle einen Spannungsfaktor, weil es wirklich so ein spanisches Sittengemälde dann wird. Also dann haben wir zum Beispiel den Vater von Penelope Cruz. Der war mal so der Dorfchef und der hat jetzt seine ganze Autorität verloren, weil er alles verspielt hat, aber der lebt noch in einer anderen Zeit. Dann Paco, ihr ehemaliger Jugendfreund, ist jetzt Weinbauer und ist so mit der Zeit gegangen und er hat jetzt das Sagen. Da gibt es so das Konkurrenzverhältnis. Dann gibt es ja die Schwester von Penelope Cruz, die gerade geheiratet hat, noch jüngere Geschwister. Und damit bekommt man einfach mit, dass es da auch junge Menschen gibt, für die es eigentlich kaum eine Zukunft gibt in dieser spanischen Provinz. Und das alles wird eben mit dieser sehr dramatischen Familiengeschichte verbunden. Und wie immer bei Asghar Farhadi ist es so, dass er uns so mitfühlen lässt bei allen Beteiligten. Es gibt einfach keinen Schuldigen, sondern man hat einfach ein tiefes Verständnis für alle und für das, was da passiert. Anke Leegwicke mit ihren beiden Filmen der Woche. Alle Wissen ist und alles ist gut. Erstaunlich mal so kurze Titel und dann auch noch drei Wörter. Ab morgen in den Kinos.